1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Hast du schon das iPhone 7? Ja klar, ich habe mein altes auch schon weggeschmissen. Sobald ein neues iPhone rauskommt, muss man sein altes wegwerfen. So steht's in der Bibel. Zweites Buch Steve Jobs, Psalm 4. Habe ich ja auch gemacht. Aber dann habe ich festgestellt, ich habe gar kein Geld für ein neues. Dann nimm doch einen Kredit auf. Cool, dann muss ich nur den Kredit bezahlen und nicht das iPhone. Das ist der Trick. Ich rufe sofort bei meiner Bank an. Du hast doch kein Telefon. Ach Menno, dann kommuniziere ich eben ohne Telefon. Ist sowieso viel cooler. Hola Jungs. Hi Sie. Na, wie geht's? Fragte die Nase. Nee, wie läuft's? So geht das. Oh, ich hab heute was erlebt. Ich konnte nicht einkaufen, denn ich hab keinen Parkplatz gefunden. Und das kam so. Warte mal gerade. Du hast das Ende doch schon erzählt. Aber es kommt doch auf die Details drauf an. Aber nicht, wenn es darum geht, dass nichts passiert ist. Das sehen Millionen Frauen aber ganz anders. Ich weiß. Dennis, ich will nicht mehr mit dir reden. Oh, da kommt unser Metal-Nachbar Jörg. Hallöchen, Nachbarn. Guckt mal, ich habe an meinem iPhone 6 ein Kaugummi in die Kopfhörerbuchse gestopft. Jetzt habe ich keine Kopfhörerbuchse mehr. Geil, dann hast du ja alle neuen Features vom iPhone 7. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de